Abschnitt 11 aus Nicholas Nickleby, Band 7 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 62. Kapitel: Ralphs letzte Schritte. Ralph schlich wie ein Dieb aus dem Hause hinaus, griff gleich einem Blinden mit den Händen umher, als er sich in der Straße befand, und blickte im Forteilen jede Minute über die Schulter, als ob jemand hinter ihm wäre, der ihn zur Rede stellen oder zurückhalten wollte. Die Nacht war finster und es wehete ein kalter Wind, der die eilenden Wolken stürmisch vor sich hintrieb. Eine schwarze, düstere, die wilde Jagd nicht teilende Masse schien ihn zu begleiten, indem sie zögernd und drohend ihm auf dem Fuße nachfolgte. Er schaute oft nach ihr zurück und stand mehr als einmal still, um sie vorüberzulassen, doch ging er wieder weiter, so war sie abermals hinter ihm und zog ihm traurig und langsam nach, gleich einem Grabgefolge. Sein Weg führte ihn an einem ärmlichen Begräbnisplatze vorüber, der ein paar Fuß höher lag als die Straße und durch eine niedrige Mauer mit einem eisernen Gitter von ihr geschieden war. Der Friedhof, wenn er den Namen verdiente, war grenzenlos wüst und erbärmlich, sogar das sparsame, dumpfige Gras auf ihm schien zu verkünden, dass es aus den Gräbern armer, in Jammerhöhlen verkümmerter Leute hervorgeschossen wäre. Ralph erinnerte sich, Mitglied einer Jury gewesen zu sein, die ihren Ausspruch über einen Selbstmörder abzugeben gehabt, der hier beerdigt worden war. Er wusste sich keine Rechenschaft darüber zu geben, warum er nur eben dieses eine Mal daran dächte und noch nie im Vorübergehen daran gedacht hatte, oder warum der Umstand seine Gedanken fesselte. Doch war beides der Fall. Er stand still, fasste an das Eisengitter und schaute forschend hindurch, welches wohl das Grab des Selbstmörders sein möchte. Er ging weiter, die Leiche des Letzteren schwebte ihm beständig vor, und je näher er seinem Hause kam, desto mehr und mehr dachte er daran, wie öde und einsam es ihm darin sein würde. Als er vor der Tür stand, vermochte er sich kaum zu entschließen, dieselbe zu öffnen, und als er es endlich getan und hineingegangen war, schien es ihm, als ob er sich dadurch von der Welt ausschlösse, dass er die Tür wieder verriegelte. Er ließ sie jedoch aus der Hand und sie schlug mit lautem Getöse zu. Er stand im Finstern, wie kalt und still es in dem Hause war. Er ging schaudernd in das Zimmer hinauf, aus welchem er aufgestört worden war. Er hatte es sich gleichsam selbst zugesagt, erst zu Hause den Vorfall bei den Brüdern zu überdenken. Er war jetzt daheim und ließ nunmehr seinen Gedanken freien Lauf. Sein Kind, sein eigenes Kind. Er zweifelte keinen Augenblick, fühlte, dass die vernommene Erzählung wahr sein musste, als ob sie ihm längst bekannt gewesen wäre. Sein eigenes Kind und nun tot, gestorben in Nicholas' Armen, voll Liebe zu ihm, ihn fast wie einen Engel betrachtend. Das war das Ärgste. Er war von allen verlassen in seiner ersten Not, sogar Geld konnte sie nicht mehr erkaufen. Es war offenbar, dass alles an den Tag kommen, dass die Welt zur Kenntnis von allem gelangen musste. Der junge Lord war tot, Sir Mulberry außer Landes und außerhalb seines Bereichs. 10.000 Pfund waren an einem einzigen Tage verloren, sein Anschlag mit Gride im Augenblick des Triumphs vereitelt, seine späteren Pläne entdeckt, er selbst schwebte in Gefahr und der Gegenstand seiner Verfolgung und der Liebe seines Neffen war sein eigenes, unglückliches Kind. Alles schien um ihn und über ihm zusammenzustürzen, ihn in den Staub niederzuschmettern, unter Trümmern zu begraben. Das fühlte er, wenn er sein Kind am Leben gewusst hätte, wenn nie ein Betrug gegen dasselbe geübt, wenn es unter seinen Armen aufgewachsen wäre, er würde ein liebloser, gleichgültiger, harter Vater gewesen sein. Allein er dachte sich auch, dass es sich hätte anders fügen, dass ihm sein Sohn ein Trost, dass sie beide vereint hätten glücklich sein können. Der Gedanke stieg jetzt in ihm auf. Der vermeinte Tod des Sohnes und die Flucht seiner Gattin wären Mitursache, dass er der mürrische, fühllose Mann geworden, der er war. Er erinnerte sich dunkel einer Zeit, wo er nicht ganz so eisig und verhärtet gewesen und glaubte fest, dass sein Hass gegen Nikolas daher entsprungen sei, dass sein Neffe jung, männlichen Sinnes und vielleicht dem Entführer ähnlich gewesen, der ihm Schmach und Vermögensverlust zugefügt hatte. Doch Gedanken wie diese waren in dem Sturme der Leidenschaft und Gewissensbisse, in welchem er sich befand, wie Tropfen ruhigen Wassers in die vom Orkan aufgewühlte tobende See. Sein wütender Ingrimm gegen seinen Neffen stieg fast bis zur Raserei, als er bei der Vorstellung weilte, dass gerade Nikolas, der Freund und Beschützer seines unglücklichen Sohns gewesen, ihm ohne Zweifel Hass gegen den Vater eingeflößt und das alles nunmehr wusste und den vollständigsten Triumph über ihn feierte. Er blickte zähneknirschend mit wild rollenden, durch die Finsternis leuchtenden Augen umher und rief mit bebender Lippe: »Ich bin niedergetreten und zugrunde gerichtet. Der Elende hat die Wahrheit geredet. Die Nacht ist gekommen. Gibt es kein Mittel, ihnen den ferneren Triumph zu entwinden und ihr Mitleid, ihre Barmherzigkeit zu Schanden zu machen? Ist kein Teufel da, mir beizustehen?« Plötzlich schwebte ihm die Gestalt des Selbstmörders wieder vor, wie er sie zuerst gesehen. Sie lag, ihr Kopf war verhüllt. Die bleichen und zitternden Angehörigen standen vor ihm, wie sie von der Jury vernommen worden waren. Er hörte das Geschrei der Frauen, sah die bestürzten Gesichter der Männer, den allgemeinen Schrecken, schaute den Sieg errungen durch den Erdenkloß, der durch eine einzige Bewegung der Hand das Leben ausgetilgt und solche Verwirrung und Aufregung bewirkt hatte. Er sprach nicht mehr, ging hinaus die unter seinen Tritten ächzende Treppe hinauf in das Dachstübchen und verschloss hinter sich die Tür. Das Gemach war jetzt eine Plunderkammer, enthielt aber ein altes, leeres Bettgestell, das einst seinem Kinde, sonst aber niemandem gedient hatte. Er ging hastig daran vorüber und setzte sich in den fernsten Winkel. Das Laternenlicht in den Straßen unten war eben stark genug, da das Fenster weder Laden noch Vorhang hatte, eine unbestimmte Helligkeit in dem Dachstübchen zu verbreiten, das eine schräge, an der einen Seite fast bis auf den Fußboden herunterreichende Decke hatte. Ralph blickte nach ihr, wo sie am höchsten war, empor, stand nach einigen Minuten auf, trat auf einen alten Koffer, fühlte mit beiden Händen über seinen Kopf umher und fasste endlich einen eisernen, in den Deckbalken fest eingeschlagenen Haken. In demselben Augenblicke ward an der Haustür geklopft. Er öffnete nach einigem Zögern das Fenster und fragte, wer da wäre. »Ich muss Mr. Nickleby sprechen.« »Was gibt es?« »Das ist nicht Mr. Nicklebys Stimme.« Sie glich derselben allerdings nicht, doch hatte Ralph gesprochen und er sagte es. Die Herren Wohlgemut begehrten zu wissen, ob der Mann, den Mr. Nickleby soeben bei ihnen gesehen, zurückgehalten werden solle, und ließen sagen, dass sie, obwohl um Mitternacht geschickt hätten, damit sie ja das Rechte zu tun nicht verfehlten. »Sie mögen ihn bis morgen zurückhalten und Nachmittag zu einer beliebigen Stunde mit ihm und meinem Neffen zu mir kommen.« Er horchte dem Schalle der Fußtritte des sich wieder entfernenden Boten, blickte darauf zum Himmel empor und sah oder glaubte, dieselbe schwarze Wolke zu sehen, die ihm nach Hause zu folgen geschienen und die er jetzt gerade über dem Hause schweben zu sehen meinte. Nun weiß ich, was sie bedeutet, murmelte er, und die ruhelosen Nächte, die Träume, meine Niedergeschlagenheit, alles weist eben darauf hin. Oh, wenn die Menschen durch Verkauf ihrer Seelen auf eine Zeit lang ihren Willen haben könnten, für welch eine kurze Zeit würde ich die meinige in dieser Nacht verkaufen? Es schlug 1 Uhr. »Lüg nur zu«, rief er, »lüg nur immer zu mit deiner eisernen Zunge. Ertöne lustig zu Geburten, welche Erbschaft Hoffende mit Schrecken und Wehen erfüllen und zu Ehen, die in der Hölle geschlossen werden. Leute wehklagen den Toten, deren Schuhe bereits abgenutzt sind. Ruf Menschen zum Gebet, die für gottselig gelten, weil man sie nicht kennt. Begrüß jedes neue Jahr, das diese verfluchte Welt ihrem Ende näher zuführt. Keine Glocke, kein Gebet für mich. Werft mich auf einen Düngerhaufen und lasst mich darauf verfaulen, damit ich die Luft verpeste.« Mit einem wilden Blicke, in welchem sich rasende Wut, Hass und Verzweiflung schauerlich vermischten, schüttelte er die geballte Faust gegen den Himmel über ihm, der fortwährend finster und drohend war, und verschloss das Fenster. Regen und Hagel rauschten gegen die Glasscheiben, der Schornstein ächzte und erbebte, das gebrechliche Fenster klirrte von dem Winde, als wenn sich eine ungeduldige Hand bemühte, es aufzureißen. Doch war keine Hand da, und es tat sich nicht mehr auf. »Was ist dies?« rief jemand. »Die Herren sagen, sie hätten seit 2 Stunden geklopft, und es hörte niemand. Er ist doch aber gestern Abend zu Haus gekommen«, sagte ein anderer, »denn er hat mit jemand aus dem Fenster gesprochen.« Vor Ralphs Hause hatten sich Menschen gesammelt, es wurden mancherlei Vermutungen angestellt, zumal da es bekannt geworden, dass die Haushälterin am vergangenen Abend fortgeschickt war, und endlich gingen 2 oder 3 von den Dreisesten hinten herum, stiegen in ein Fenster hinein, durchsuchten vergeblich alle Gemächer und wollten sich schon wieder entfernen, als einer von ihnen bemerkte, sie wären noch nicht in dem Dachstübchen gewesen, in welchem der Hausbesitzer zuletzt bemerkt worden sei. Sie gingen zögernd und furchtsam hinauf und blieben vor der Tür stehen. Einer schaute durch eine Ritze, prellte zurück und flüsterte, es wäre höchst sonderbar, er stände hinter der Tür. Ein anderer riss die letztere auf, nahm mit einem Schreckensausrufe ein Messer aus der Tasche und schnitt den Leichnam ab. Ralph hatte sich vermittels eines Kofferstricks an dem eisernen Haken erhängt, unmittelbar unter der Falltür in der Decke, an derselben Stelle, zu welcher sein einsames, verlassenes Kind vor 14 Jahren so oft in kindischer Bangigkeit die Augen emporgehoben. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 15. November 2024.